Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, wunderbar. Dann herzlich willkommen zur 29. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands. Heute Donnerstag, 30. Mai 2024. Wir beginnen um 20.34 Uhr. Mein Name ist Barco, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll macht, steht hier zumindest vielleicht noch vom letzten Mal, der Elder und Isan. Jo. Perfekt. Anwesend sind der Martin, der Wolf, der Elder, der Sven, die Vaku und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten dann als erstes auch das Protokoll der letzten Sitzung zu beschließen, anzunehmen. Gibt es hier Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands, beginnend mit Sven. Ja, dann auch nochmal ganz offiziell, hi von mir in die Runde. Ich bin ziemlich, ich glaube, der große Überpunkt ist sehr viel Belastung, wenig Zeit. Allgemein Wahlkampf, Europawahl läuft, darunter auch Terminkoordination mit anderen KandidatInnen. Ich habe noch der ÖA Zitate zugespielt. Dann war ich auf dem Bildungsprotest in Köln und habe dort entsprechend auch eine Rede gehalten und mich mit Landtagsabgeordneten vernetzt. Dann bereite ich mich gerade auf die Wahlkampfveranstaltung Jugend trifft Politik, der Europawahl-Talk am Sonntag beim Benrather Schloss vor. Da sitze ich dann zwischen Europaabgeordneten und anderen Persönlichkeiten. Dort hatte ich einmal noch die Terminabsprache am Laufen, als auch führe ich aktuell Korrespondenz mit den verschiedenen Themenexperten auf den Gebieten, die mir potenziell weniger liegen, um mich einfach perfekt darauf vorzubereiten. Das wird nämlich eine sehr fordernde Veranstaltung. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall entsprechend über die Vorbereitung und mit meinem Alter, nämlich als der jüngste dort eintreffende Kandidat, punkten kann. Ansonsten noch Tickets, soweit was ich mitgekriegt habe. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken für die ganzen Sachen, die öfters nochmal reingeschoben werden. Das hilft mir gerade mit meinem Arbeitsaufwand sehr weiter und das wäre es dann von mir. Danke dir, Sven. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, könnt ihr gerne schon mal in den Sprechenraum kommen. Machen wir dann, wenn wir alle durch sind. Und als nächstes wäre ich dann an der Reihe. Ja, ich habe mich um alle Tickets und Anfragen rund um die Europawahl gekümmert, die soweit bearbeitet. Wir hatten eine AGÖ-Sitzung. Zurzeit haben wir aktuell 2 Blogbeiträge und eine PM in der Pipeline. Da ist also auch ein bisschen was zu tun. Dann habe ich ein bisschen Social-Media-Unterstützung geleistet, weil auch da ist natürlich jetzt jeden Tag mindestens ein wichtiges Ereignis oder sonstiges zu posten. Und dann ein bisschen Päckchen gebacken mit Infomaterial zur Europawahl. Am vergangenen Wochenende war ich Samstag und Sonntag auf dem Infostand beim CSD in Düsseldorf. Das war sehr schön. Wir hatten super Glück mit dem Wetter gehabt, weil es ja auch noch nicht so ganz klar war, ob wir da nicht so einregnen würden. Es war wie immer sehr viel los. Unsere Sticker sind weggegangen wie warme Semmeln. Quasi noch auf dem Infostand habe ich mich ein bisschen um die Unterstützung bei der Planung des Jupi-Infostands in Köln gekümmert, weil wir sowohl einen Jupi als auch einen Kölner da hatten. Da war das ganz praktisch. Und ich habe auch ein bisschen kommuniziert zu dieser Riesenveranstaltung gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen, weil natürlich auf dem CST auch diverse Orgas da waren, die ebenfalls dazu aufrufen. Naja, und dann so die Kleinigkeiten, die man immer noch so nebenbei macht, wie zum Beispiel Kalenderpfleger. Das war's von mir und es geht weiter mit dem Elder. Ja, hallöen. Ja, bei mir auch das typische Übliche, was immer wieder da ist. Also auch seitens der Kandidatur natürlich auch ein paar Sachen wie Zitate reingegeben und ähnlichem auch. Als Vorstandsmitglied war ich natürlich jetzt auch beim Team PolGF Bund jetzt am Dienstag, habe dort ein bisschen NRW vertreten und habe auch dort auch meine Einschätzungen mit abgegeben. Über, ich glaube, da wurde auch ganz klar geredet über den Umgang mit Zerstörung von Wahlplakaten, und auch die Arbeit in Arbeitsgemeinschaften, wie die in Zukunft wieder weiter durchgesetzt werden können. Ich war ebenfalls beim CSD Düsseldorf an beiden Tagen. Am zweiten Tag hatte ich auch noch nette Begleitung mit dabei. Das fand ich sehr schön. Jedenfalls CSD in Düsseldorf immer, also für diejenigen, die es noch nicht bisher erlebt haben, es ist definitiv eine Empfehlung wert. Sehr, sehr schöne, viele tiefgehende Gespräche und sehr, sehr viel Spaß natürlich auch. Und parallel auch Infostände in Recklinghausen dann auch geführt, eben in my Hometown. Da wird natürlich auch weiterhin brav Informationen verteilt und Ballonsäbel. Danke dir, Elder. Und dann geht's weiter mit Wolf. Ja, der Wolf ist auch gesundheitlich bedingt nicht so wahnsinnig aktiv momentan. Hab mit dem Bali mich den heute vorliegenden Finanzantrag abgestimmt. War auf einer Fraktionssitzung das ein oder andere im RT gemacht. Das war es dann aber auch schon. Danke dir. So, der Bali hat sich abgemeldet und dann ist die Sandra. Hallo. Also bei mir steht nicht so viel, dafür mache ich das aber auch jeden Tag, nämlich AGÖA, Social Media und Mails und Tickets. Ja, und in der AGÖA-Sitzung war ich auch. Und übrigens, Vago, danke für die Termintweets. Die sind immer eine Riesenerleichterung, wenn du das übernimmst. Sehr gerne. Okay, dann geht's weiter mit Martin. Ja, ich hatte mal wieder diverse kommunale Sitzungen. Ich hatte ja mal in der Vorstandsrunde gepostet, wie viel Papier das ausmacht. Das waren in kurzer Zeit mal eben 2000 Seiten rund zu lesen, die ich kurioserweise aktuell als Papierformat bekomme, obwohl ich das gar nicht will. Aber das hat, glaube ich, mal einen bleibenden Eindruck hinterlassen, was man da alles zu lesen hat, wenn man den Stapel sieht. Dann war ich auf dem Stammtisch in Wülfrath, der mitunter auch der Wahlkampfbegleitung diente. Und habe dort auch noch Wahlkampfmaterial, was wir in Fairbot noch eingelagert haben, an die Hildner übergeben. Das war's. Danke dir, Martin. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Ich habe tatsächlich noch eine Ergänzung. Das haben wir irgendwie vergessen. Isan, Elder, wir haben ja auch noch den Blogbeitrag, das Dankeschön, 10 Jahren Kommunalpolitik fertig gemacht. Das könnten wir dann bei uns noch in die Berichte mit reinschreiben. Dazu gab es auch eine Rückmeldung. In Bildeck ist es kein Stadtrat, sondern Gemeinderat. Ich habe das soweit überall geändert in dem Blogbeitrag und auch im Wiki und auch in unserem Pad, dass es irgendwie immer irgendwie falsch angegeben worden. Gut, ich sehe jetzt niemanden im Sprechenraum. Dann mache ich mal weiter mit den Statistiken. Da haben wir einmal die Mitglieder, Stand heute 1361, davon stimmenberechtigt 566. Dann haben wir einen Barkassenbestand, der ist schon ein bisschen was älter, 144,60 Euro. Auf dem GLS-Girokonto haben wir 7.400,49 Euro. Stadtsparkasse Düsseldorf, Girokonto 71.395,79 Euro und auf dem Renditekonto 186.623,96 Euro. Worum war's? Gut, die VKV-Kontostände könnt ihr immer abrufen auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü ohne Konto unter Kontostände. Das ist der Stand vom 29. April, aber so allzu viel hat sich da auch nicht getan in der Zwischenzeit. Fragen oder Anmerkungen dazu? Dann geht's weiter mit Terminen. Morgen der eben schon angesprochene Infostand der jungen Piraten auf dem politischen Straßenfest im Anschluss an die Fridays for Future, an den Fridays for Future Klimastreik in Köln. Der Klimastreik beginnt in Deutschland 16 Uhr, also voraussichtlich gegen 18 Uhr sind die dann in Köln-Mitte auf der Severinsstraße und dort findet dann auch das politische Straßenfest statt, eingeladen von Fridays for Future, Infostand so ab 17.30 Uhr, 18 Uhr. Gerne wird da noch Unterstützung angenommen, überwiegend natürlich von jüngeren Mitgliedern, weil die jungen Piraten hier in NRW sind ja nicht allzu viele. Keine Ahnung, wie hoch da der Andrang wird, aber da Fridays for Future das ja nicht so häufig macht, dass politische Parteien da tatsächlich auch eingeladen sind, könnte ich mir vorstellen, dass da ordentlich was los ist. Dann haben wir am Samstag wieder Infostände in Hildenherrn, Recklinghausen und Bonn und am Sonntag ein Infostand in Kerpen. Dann am 2. Juni, ebenfalls am Sonntag, Jugend trifft Politik, hat Sven gerade schon angesprochen, ist er angefragt worden als Europakandidat. Dann haben wir am 8.6. den CSD in Bielefeld, am 9.6. die Europawahlen. Auch am 9.6. wird unser Landesverband 17 Jahre alt, wir dürfen also auch wählen. Und dann haben wir hier noch am 6. und 7. Juli das Kerpener Stadtfest mit Pirateninfostand. Auch hier wird um Hilfe gebeten. 2 Tage Infostand, das ist immer einiges an Kraftanstrengung. Und was nun auch beschlossen ist, ist der Bundesparteitag. Der wird stattfinden in Nürnberg vom 14. auf den 15. September. Okay, wenn eure Termine hier fehlen oder ihr eure Termine im NRW-Kalender nicht findet, dann mag das daran liegen, dass ihr nicht Bescheid gesagt habt. Wenn ihr Infostände habt, Mitgliederversammlungen oder sonstiges, ob online oder offline, bitte immer gerne an Vorstand@ schreiben und dann tragen wir das in den Kalender ein, damit wir eben auch darauf hinweisen können, wo Piraten vor Ort zu treffen sind und ansprechbar sind. Ja, dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch einen Termin hinzuzufügen. Wir haben die Erlaubnis erhalten, am 8.6. einen Infostand in Velbert-Mitte durchzuführen. Ja, magst du den selber in der Cloud eintragen? Das kann ich tun. Das wäre super. Gut, dann kommen wir zu den Anträgen. Und zwar haben wir da als erstes mit der Ticketnummer 520984 einen Finanzantrag vom VKV Coesfeld. Und ich glaube, ich sehe den Antragsteller auch im Zuhörerraum. Magst du vielleicht in den Sprechenraum kommen und deinen Antrag vorstellen? Hallo Philipp. Hi, moin. Mein Antrag letztendlich. Würde ich gerne Werbemittel aus dem NDS-Shop beziehen zum Wahlkampf EU. Ich versuche jetzt noch nächste Woche einen Infostand bei uns in der Stadt durchzuführen. Und da wir den VKV Coesfeld sozusagen jetzt gerade erst wieder aktiv nehmen, sind wir natürlich komplett blank, was Wahlkampfmaterial angeht. Und da resultiert dann der Antrag her. Okay, danke dir. Gibt es Fragen? Ein paar. Und zwar müsst ihr, um in dem NDS-Shop bestellen zu können, da ja auch zunächst mal einen Zugang haben. Ich weiß nicht, ob dir jemand gesagt hat, wie ihr das macht. Es müsste nämlich über den Landesvorstand gehen, weil ihr als VKV nicht über ein eigenes Konto verfügt. Ich hatte hier Rücksprache gehalten mit Joscha, der ist sogar auch hier und im Zuhörerbereich, der den NDS-Shop verwaltet. Und der hatte mir da geholfen, dass wir da entsprechend sozusagen Einsicht kriegen und da resultiert dann auch die Liste raus. Ja, also ich habe halt ganz einfach die Befürchtung, dass das alles ziemlich knapp wird. Also ich kann gleich noch diese offizielle Mail schicken an die Logistik. Dann habt ihr morgen Zugang, aber wir haben jetzt Donnerstag, selbst wenn am Freitag noch was rausgeht, wird das ein bisschen knapp mit eurem Infostand, ne? Also Zugang haben wir schon. Also wir haben vollständig Zugang zum NDS-Shop. Okay. Das Joscha ist auch gerade hier in den Sprechenraum gekommen, der kann, glaube ich, mehr dazu sagen. Ja, gerne. Ja, aber erstmal moin allerseits. Das hat einen ganz einfachen Grund. Philipp ist ja, arbeitet für den Hersteller des Shops. Das heißt, er hat uns auch geholfen bei dem Aufsetzen vom Shop. Das heißt, er ist lustigerweise einer der Leute, die von Anfang an einen Account hat. Und Philipp und ich kennen uns sehr gut. Er ist im Prinzip auch, ich habe ihn beworben auf dem Parteitag, dass er auf dem Parteitag bei euch den Antrag unterschreibt. Das Paket wäre, liegt hier links neben mir. Das ist komplett fertig gepackt, wie zwei andere Pakete für NRW. Wenn dieser Antrag angenommen wird, kann ich ein Label drucken, draufkleben und losschicken. Dann geht das heute Abend noch raus. Cool, so sollte das immer laufen. Ja, das finde ich auch sehr schön. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn man uns irgendwie Bescheid gesagt hat, weil, wie gesagt, VKV, die Rechnung sollte ja dann direkt an unsere LGS gehen. Adresse ist dir ja auch bekannt, Joscha, ist ja nicht die erste Rechnung, die du rausschickst. Wenn das alles so klappt, dann steht dir natürlich auch nichts im Wege. Ich wäre dann nur total happy, Philipp, wenn du uns nochmal mitteilst, wann und wo der Infostand dann ist, weil habe ich ja gerade schon groß drüber gesprochen, wir sammeln da immer die Termine, damit wir den auch noch in den Kalender eintragen können. Voraussichtlich habe ich da im Blick den, Moment, eben den Kalender aufmache, den 7.6., weil da haben wir bei uns in der Stadt immer einen Nachmittagsmarkt. Da trifft sich das ganz gut, einen Infostand zu machen, weil da die Innenstadt sehr belebt ist. Prima. Kannst du mir das dann nochmal schicken mit Adresse und von wann bis wann genau? Ja, mache ich, sobald ich dann von der Stadt auch das Büro dafür habe. Okay, gut. Wie sieht es denn mit sonstigem Equipment aus? Tische, Pavillon und sowas? Also Pavillon hatte ich mit Bali gesprochen. Der sagte, es gäbe einen im Kreis Großfeld. Allerdings hatte ich, als ich versucht hatte, Kontakt aufzunehmen mit den alten Mitgliedern, bin ich dann nicht gerade auf offene Ohren gestoßen. Daher ist dieser Pavillon, der im Kreis Großfeld eigentlich sein sollte, nicht mehr vorhanden. Ich habe einen Stehtisch, zufälligerweise auch in Orange, im passenden Orange, und würde da einen relativ kleinen Infostand ohne Pavillon betreiben, ja. Okay, gut. Wenn da Interesse besteht am Pavillon oder so, sonstigem Material, wir haben ja nun viele Kreise, die nicht mehr so aktiv sind und gegebenenfalls auch froh sind, wenn man ihnen da was abnimmt, geht natürlich auch nur, wenn du da die Möglichkeit hast, in einer Garage oder Keller sowas unterzubringen. Immer gerne ansprechen und wir fragen rum, weil ich finde es toll, wenn ihr da wieder aktiv werdet und dann solltet ihr auch entsprechend ausgestattet sein. Ja, alles klar. Super. Marco, ich wollte noch ganz fix anmerken, das mit der Rechnung geht natürlich klar und normalerweise würden wir das natürlich ganz klar in Zukunft auch über den LAVO machen, voll mit ganz normalen, dem ganz normalen Weg. Ist natürlich jetzt lieber so direkt passiert, damit es auch so schnell wie möglich rausgeht und bei Philipp ankommt und es noch genutzt werden kann für die Wahl. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, klar, das ist verständlich. Nur wir müssen es halt irgendwie ein bisschen nachhalten. Deswegen hatten wir halt gesagt, es soll über Vorstand gehen. Denn wenn in 2 Jahren jemand aus Großfeld kommt und sagt, wie bekomme ich denn einen Shopzugang, dann müssen wir halt hier auch nachvollziehen können, wer den damals beantragt hat und wo man dann gegebenenfalls nach Passwort und so weiter fragen muss. Ja, also nur damit das für uns hier auch nachvollziehbar ist, falls dann irgendwann mal Rückfragen kommen. Jetzt weiß ich ja Bescheid, wer den Zugang hat im VKV Großfeld. Ich lege dann entsprechend nochmal ein Ticket an, damit wir es nachhalten können. Gut, sollen wir dann eben einmal über den Antrag abstimmen? Klar. Okay, dann machen wir von oben nach unten. Martin? Dafür. Wolf? Dafür. Helder? Dafür. Sven? Dafür. Lisanne? Ich bin auch dafür. Prima, dann haben wir das einstimmig angenommen und wünschen viel Glück bei der Zusage, dass der Infostand dann auch stattfinden kann. Und ich freue mich dann auf eine kurze Mail. Wo und wann genau? So, der nächste Antrag, der ist von Vincent, Ticketnummer 521031, Antrag auf Zuschuss für Europawahl Landesverband Niedersachsen. Der Vincent ist ja auch im Bundesvorstand und deswegen gerade in einer Arbeitssitzung. Ich habe ihm jetzt gerade über Telegram Bescheid gesagt, dass er jetzt dran wäre. Ich sehe ihn aber noch nicht. Ja, wenn er den nicht erklären kann, würde ich sagen, wir schieben ihn erstmal nach hinten. Ich bin schon gerade am Scrollen. Dann hätten wir als nächstes den Finanzantrag 520963 vom VKV Köln für die Standkosten beim CSD 2024. Und der Ingo ist da und mag gerne in den Sprechenraum kommen und seinen Antrag vorstellen. Ingo, magst du hochkommen? Hallo Ingo. Hallo. So, hört ihr mich? Ja, ja. Ich habe irgendwie technische Probleme. Ich höre mich über meine Kopfhörer nichts mehr. Du bist eigentlich gut zu verstehen. Ja, aber ich höre euch schlecht, weil irgendwie die Verbindung abgerissen ist zu den Kopfhörern. Naja, Technik halt. Dann machen wir das Freisprechen. So. Ja, welcher Antrag ist es? Steht jetzt auch von mir. Ich habe 3 Anträge. Ich habe jetzt nicht gerade im Kopf, welcher Antrag gerade. Das ist eigentlich nur der Finanzantrag. Ja, richtig, CSD Köln. Da habe ich jetzt die Tage mit dem Veranstalter Kontakt aufgenommen, weil ich auch keine Infos zur Anmeldung auf der Webseite gefunden habe, was die seit Jahren auch nicht mehr haben. Sonst bin ich ganz rausgeflogen, glaube ich. Ich habe eine neue App. Ich habe extra Mumble installiert auf dem Handy. Das gab ein bisschen Probleme. Und da habe ich eine Antwort bekommen, dass der Anmeldeschluss eigentlich schon am 1.4. war, aber wir zeitnah eine Anmeldung abgeben können. Und da fallen natürlich Standgebühren ab für die 3 Tage 130 Euro plus 7% Mehrwertsteuer. Und ich finde es das wichtig, dass wir als Köln, als Piratenpartei, dem größten CSD von Deutschland, dran teilnehmen. Deswegen habe ich einen Antrag gestellt. Ja, ich höre mich immer deutlich, wenn du nicht sprichst, kannst du nicht sprechen. So, genau. Ich glaube nicht, dass da noch groß Rückfragen sind. Der war ja eigentlich schon fast, aber noch nicht ganz im Umlauf durch der Antrag. Haben wir noch eine Frage dazu? Dann stimmen wir das einmal ab und fangen wir doch mal unten an. Isan. Dafür. Ich bin auch dafür. Sven. Dafür. Helder. Dafür. Wolf. Teilnehmen. Dafür. Martin. Dafür. Prima. Dann haben wir den einstimmig angenommen. Ich gehe mal davon aus, dass auch die Kölner Hilfe brauchen auf dem CSD. Ingo, du schreist dann einfach sagt Bescheid, ne? Wenn da ein Pad offen ist oder so, wo man sich eintragen kann. Ja, mache ich, das ist klar, weil alleine wird das sehr, sehr schwierig, weil wir personell nicht so stark aufgestellt sind mehr. Ich publiziere dann Pad und so weiter. Es wird jetzt, sobald die Bestätigung, eine Anmeldung kommt, die schicke ich morgen raus, werde ich mich melden. Prima. Gut, dann, ich sehe, der Vincent ist da, dann können wir zurückspringen auf den Antrag davor. Ticket 521031, Antrag auf Zuschuss zur Europawahl für den Landesverband Niedersachsen. Vincent, hallo. Magst du deinen Antrag kurz vorstellen? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Der Landesverband Niedersachsen hat eine etwas größere Bauzaun-Ausstellaktion geplant, so um die 100 Standorte mit, also je 3 Bauzäunen, also 300 Stück. Hat dafür entsprechend bei dem Dienstleister die entsprechend angemietet und so weiter und Banner beschafft dafür und so. Und ja, das hat sich durch einen Fehler oder ein Missverständnis hat sich ergeben, dass das dann doch irgendwie deutlich teurer war, als wir ursprünglich eingeplant hatten. Und ist natürlich jetzt eine große Belastung so in der Form für den Landesverband. Und ja, daher, da ihr ja auch mal ein Budget hattet, was zur Unterstützung von Aktionen in anderen Landesverbänden, ich hatte da mal Vaku drauf angesprochen, ob ihr sich das grundsätzlich vorstellen könnte, dass ihr uns da ein bisschen vielleicht unterstützt. Genau, und daher habe ich dann jetzt entsprechend diesen Antrag gestellt. Ich habe jetzt reingeschrieben, dass Unterstützung bis zu 10.000 Euro, also das kann also alles von 1 Euro bis 10.000 sozusagen sein. Das wäre, da würde ich sozusagen dann euch überlassen, was ihr da sagen könnt, was könntet ihr euch vorstellen. Die gesamte Aktion hat insgesamt um die 30.000 Euro gekostet. Ja, das so viel dazu. Und wenn Fragen noch sind, dann gerne. Ja, gibt es Fragen? Ja, das gibt es. Also ich hätte da ein paar Fragen gleich. Also Punkt 1 ist, das ist ja eine relativ einfache Rechnung. Man hat eine Anzahl an Standplätzen und dafür die Kosten pro Standfläche. Schon mal die Frage, was denn da schiefgelaufen ist, dass das so grandios in die Hose gegangen ist und B, das ist ja auch offensichtlich nicht das erste Mal, dass man sich da vertut, weil im letzten Jahr waren die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit ja auch deutlich über dem Einnahmebudget. Ja, und dann habe ich noch Anmerkungen dazu zur Verwendung der von uns bereitgestellten Mittel, weil die ja eigentlich für alle Landesverbände gedacht werden und nicht um den Scheiß von einem Landesverband aufzuräumen. Und da müsste man schon auch, wir haben die Wahlen noch nicht vorbei, mal fragen bei den anderen Landesverbänden, die auch dringend Geld bräuchten für ihre Wahlkampfaktionen, dass die auf ihren Anteil gegebenenfalls verzichten, damit wir da Niedersachsen unterstützen können. Soweit mein Senf dazu. Darf ich darauf antworten? Ja, sicher. Okay, ich fange dann einfach mal gerade hinten an. Also grundsätzlich ist es ja sozusagen, haben wir ja jetzt nicht hiermit beantragt, dass wir euer gesamtes Budget dafür verwenden wollen, sondern eben der Anteil, der sozusagen aus eurer Sicht dafür passt. Was natürlich auch eine Option wäre, das Ganze auf bis nach der Wahl zu vertagen, um dann zu gucken, wie viel Geld ist denn noch da, wie viel wurde abgerufen. Zu der Information oder grundsätzlich, was auch andere Landesverbände betrifft, auch weise ich einmal mal auch darauf hin, dass auch im Bund durchaus noch Geld vorhanden ist für Aktionen. Also ich glaube, wir sind nicht vor der Gefahr, dass wenn jetzt noch ein Landesverband irgendwie was machen will zur Europawahl, dass dafür kein Geld aufzutreiben wäre. Da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Zu der Aussage, dass es da auch schon im letzten Jahr eine Fehlplanung gegeben habe, das kann ich so nicht bestätigen. Die Ausgaben, die dort für Werbemittel aufgeführt sind, ich nehme jetzt mal an, dass du über die Finanzen.Piratenpartei-Seite geguckt hast, sind ja auch viele Ausgaben, die wir für unseren Job angeschafft haben. So, und die sind halt auch willentlich so beschlossen. Also da gab es im letzten Jahr keine Budgetüberschreitungen oder Dinge, die anderen mehr ausgegeben wurden, als geplant waren, sondern das bewusst eingegangene Risiko, um diesen Shop aufzubauen und da den Warenbestand zu füllen. Dafür haben wir Geld ausgegeben, aber nicht über das Geplante hinaus. Okay, danke für die Info, vor allen Dingen zu den Ausgaben. Aber die erste Frage ist, wie kann das bei so einer relativ einfachen Aufgabenstellung so grandios daneben gehen? Dazu muss ich sagen, dass das tatsächlich noch zu ergründen ist, wie das so daneben gegangen ist. Da gibt es unterschiedliche Aussagen zu. Und das wird, denke ich, jetzt im Nachhinein dann einmal vielleicht auch mit Begleitung von nicht involvierten Personen nochmal zu überprüfen sein, wie wir in diese Situation gekommen sind und wie man sowas in Zukunft dann auch vermeiden kann. Und ja, da würde ich dem auch ungern vorgreifen und jetzt meine persönliche Meinung dazu, woran es denn gelegen hat, hier sozusagen in der Sitzung öffentlich zu Protokoll geben, da darf dazu die Meinung eben auch auseinandergehen, woran es gelegen hat. Okay, dann habe ich noch eine Wortmeldung von Martin. Ja, grundsätzlich haben wir ja ein Budget beschlossen. Da ist für mich nur die Frage, ne, wie weit wurde das aufgebraucht bzw. in Anspruch genommen? Und grundsätzlich bin ich bereit, dort einen Zuschuss zu bezahlen, aus meiner Sicht. Aber da sollten wir natürlich auch erst gucken, was überhaupt angefallen ist. Und würde das dazu tendieren, erstmal bis nach der Wahl, bis dementsprechende Anträge auch eingereicht worden sind, zurückzustellen. Okay, ich habe dann auch noch eine Frage. Vincent, sind wir jetzt der einzige Landesverband, den du angefragt hast? Oder hast du bei anderen Verbänden auch noch fragt. Also wie stellt man sich vor, dass das Geld vielleicht aufgeteilt werden kann, dass der Bund vielleicht auch einen Teil übernimmt? Da bist du ja nah dran. Also wir haben bisher einen weiteren Landesverband angefragt, das ist Hessen. Die haben 3.500 Euro zugesagt, sich zu beteiligen. Und ja, auch die Überlegung natürlich dort beim Bund nochmal nachzufragen, besteht natürlich. Allerdings ist es sozusagen so, ne, ich fühle mich durch die Doppelrolle da natürlich entsprechend befangen und will da natürlich jetzt auch nicht vorpreschen und sagen, ich beantrage jetzt im Bund eine größere Summe, die dann nicht mehr zur Verfügung steht. Da würde ich auch so ein bisschen gucken wir mal, wie viel am Ende noch da ist und ob es da eine Möglichkeit gibt. Und da würde ich dann aber auch zum Beispiel Beispiel in Seiten des Bundes mich nicht enthalten aufgrund von Befangenheit, ob der Bund jetzt da was zuschießt. So, aber grundsätzlich gibt es natürlich die Option, dann auch beim Bund noch einen Zuschuss zu beantragen. Das ist grundsätzlich auch geplant. Ja, aber da steht halt noch nicht fest, in welcher Höhe das dann passiert. Was ganz gut wäre, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt das bis nach der Wahl schieben, um auch zu gucken, was kommt noch so für Anträge rein, wäre ja zumindest, sage ich mal, schon mal ein Signal gut, in welcher maximalen Höhe ihr euch das vorstellen könntet. Dann können wir das so grob mal planen, dass das eventuell das ist, was aus NRW kommt, und können das dann auch berücksichtigen bei der Frage, ob und wie viel man dann beim Bund nochmal anfragt. Ja, und dann kann man ja auch sagen, damit rechnen, okay, wenn ihr sagt, da kommen dann noch andere Dinge und dann müsstet ihr das nochmal kürzen, okay, das kann dann halt passieren, aber dann haben wir schon mal eine Denkrichtung. Okay, ich habe jetzt noch eine Frage, weil du hattest mir ja auch einen Link geschickt zu diesem Krypt-Pad, wo der verabschiedete Haushalt 24 drin ist vom Landesverband. Nur zur Verständigung, ich sehe da in der Tabelle einmal die Spalte Budget und einmal die Spalte Standbudget. Und bei politische Arbeit und Wahlkampf war bei Budget 11.200 und Standbudget sind jetzt 25.000. Was ist denn da der Unterschied oder was kommt denn dann da noch dazu, wenn da ursprünglich nur ein Budget von 11.200 war? Also da steht nicht 25.000, sondern minus 25.000, weil eben das Budget aufgrund dieser Kosten jetzt aktuell entsprechend überzogen ist. Und daher, kommt dort sozusagen als Standbudget ist sozusagen der Reststand, wie viel Geld ist in dem Budget noch da. Und der Punkt Budget ist, wie viel ist ursprünglich eingeplant. Und ja, eben durch diese Kosten, die so nicht im Budget ursprünglich eingeplant waren, ist eben dieses Budget im Augenblick um minus 25.000 überzogen. Also statt den 11.200, die ihr budgetiert habt, habt ihr jetzt 36.000 ausgegeben. Genau, das, wenn du unten in die Registerkarte findest du eine registerpolitische Arbeit und da kannst du auch genau gucken, welche Ausgaben in diesem Budget stattgefunden haben. Also es gibt für jedes der Budgets ist unten eine Registerkarte, wo dann genau die einzelnen Ausgaben, die wir in diesem Budget hatten, aufgeführt sind. Die Liste kannst du auch gerne mit dem Rest des Landesvorstandes teilen. Das ist eine öffentliche Liste, die führe ich eben als öffentlichen Haushalt zu Transparenzzwecken, dass eben jeder eigentlich jederzeit sehen kann, wie ist der Stand bei den Finanzen in Niedersachsen und für was haben wir Geld ausgegeben. Das ist ja auch so ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich für das EU-Budget jetzt neulich erstellt habe. Ja, und das ist auch in eurem letzten Protokoll verlinkt, was ich im Wiki gefunden habe, was leider auch schon ein bisschen älter war, weil ich halt, ja, aber ich verstehe es halt trotzdem nicht, dass man ein ursprüngliches Budget hat von 11.200 Euro, das wären ja im Grunde, durch die Großplakate wäre das ja schon weg, also und dass man dann trotzdem sagt, wir sind aber jetzt mit 20.000 Mark über dem Budget. Okay, es gab jetzt hier schon den Vorschlag, den Antrag zu schieben. Gibt es dazu Meinungen von den KollegInnen? Ich denke, das sollten wir auch tun, weil das war ja auch das, was der Vincent vorgeschlagen hatte, damit wir dem eine Orientierung geben können. Also ich würde mal sagen, ihr habt insgesamt eine Budgetunterdeckung von 11.500. Sehe ich unten. Ihr habt von den Kollegen aus Rheinland-Pfalz schon eine Zusage gehabt. Ich denke, wir werden uns ebenfalls im Bereich zwischen 3.000 und 5.000 wahrscheinlich beteiligen können. Bitte auch noch woanders anfragen, den Bund trotz der Interessenkonflikte nicht vernachlässigen. Und dann müsste man das hinkriegen. Allerdings würde ich zur Bedingung machen, dass wir so einen Scheiß im nächsten Jahr, wenn da wieder Wahlen anstehen, nicht nochmal erleben, weil ich denke, das sieht ja schon so aus, als hätte man das sehenden Auges gemacht. Und wir Piraten leben alle übers Budget, aber das ist schon heftig. Ja, Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass mehr von den Landesverbänden, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, ankämen und da was machen würden. Aber das kann ich ja nochmal nicht ändern. Also das ist meine Bauchgefühleinschätzung mit den 3 bis 5. Bitte die Kollegen aus dem Vorstand das entschuldigen. Aber das ist so gefühlsmäßig das, was, was gehen sollte. Tja, naja. Okay, dann stimmen wir einmal drüber ab. Darf ich da ganz kurz noch was drauf antworten? Ja. Okay, ich wollte nur noch einmal kurz drauf aufhören. Also ja, ich hoffe auch, dass sowas in Zukunft dann nicht nochmal passiert. Der aktuelle Plan ist, wir haben das Glück in Anführungszeichen, dass wir auch Kassenprüfer haben, die einem anderen Landesverband angehören. Und ja, also der Plan ist es dort, durchaus die Kassenprüfer entsprechend dann einzubinden, dass man denen nach der Wahl sich mal zusammensetzt, diesen ganzen Vorgang analysiert und guckt, wo sind da die Fehler gemacht worden. Ich könnte mir auch vorstellen, Wolf, ich sag mal, du kennst, bist ja da durchaus auch Experte für solche Dinge, dich eventuell mit da hinzuzuziehen, wenn, das müsste man halt absprechen mit dem Rest im Vorstand. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ansonsten, was ich euch auf jeden Fall auch anbieten kann, noch, ne, dass ich euch eben nicht jetzt sozusagen öffentlich, aber für den Landesvorstand durchaus auch die Rechnungen und andere Dinge, die da mit dem Vorgang zusammenhänge, zur Verfügung stelle. Die sind halt nicht jetzt geeignet, um die hier in der öffentlichen Sitzung irgendwo mit Siki zu stellen, die Rechnung oder so. Und ja, auch zu den Dingen, warum die dort schiefgelaufen sind, möchte ich einfach zum aktuellen Zeitpunkt in der öffentlichen Sitzung nichts zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall der Plan, dass das nach der Wahl dann entsprechend auch aufgearbeitet wird und dann natürlich spätestens zum nächsten Landesparteitag auch ausführlich erklärt wird, wie es dazu gekommen ist. Und noch eine kleine Korrektur. Du hattest vorhin gesagt, Rheinland-Pfalz, nein, es war Hessen, die da bisher schon Unterstützung zugesagt hat. Okay, sorry. Ja, dann hätte ich noch eine kleine Anmerkung. Für mich ist tatsächlich, ich würde da Martin zustimmen, dass das vermutlich ein Punkt ist, den auch mal noch nach der Wahl anzustellen ist. Jetzt kommen gerade noch Finanzanträge rein und das Budget, was wir auch noch zur Verfügung gestellt hatten, das ist ja theoretisch jetzt auch über die letzten Tage noch für andere offen. Außerdem habe ich ein bisschen Bauchschmerzen durch die Ungewissheit, wie die finanzielle Situation nach der Europawahl aussieht. Dementsprechend, das ist so meine Anmerkung, die ich in den Raum stellen wollen würde. Okay, die Tendenz geht dazu, das Ganze zu vertagen. Gibt es da Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das erstmal einstimmig abgesprochen, dass wir den Antrag vertagen auf die nächste Sitzung in 14 Tagen. Sollte das passen? Wäre dann nach der EU-Wahl? Das ist mir persönlich zu früh, weil wir sicherlich nochmal die Leute auffordern müssen, wir wissen ja wie alle, wie fristgerecht Anträge eingereicht werden. Ich würde das gerne erst einen Monat später alles bearbeiten, abschließend. Reicht euch das dann, Vince? Ich hatte gerade einen Punkt nicht verstanden. Was reicht uns? Wenn wir das jetzt schieben und der Martin hatte gebeten, das nicht direkt auf die nächste Sitzung hinter der EU-Wahl zu schieben, sondern damit man das entsprechend abwickeln kann, etwas später, mit anderen Worten. Habt ihr Druck, weil Rechnungen vorliegen, die mit Zahlungszielen verbunden sind? Nein, oder, also ist es aktuell nicht so, dass wir jetzt aktuell zu wenig Geld hätten, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Wir werden auch dieses Jahr damit nicht bankrott gehen. Der Druck ist auf jeden Fall nicht so hoch. Grundsätzlich reicht das. Wäre halt auch schön, weil eben dann die Frage, wie viel fragt man bei anderen nochmal an, fragt man beim Bund an. Wäre es halt schön, wenn das sozusagen zeitnah ist, aber grundsätzlich kann ich auch damit leben, wenn das dann erst nach der Wahl beschlossen wird. Du kannst mir ja vielleicht sonst bilateral, sag mal, vielleicht nach der Wahl dann schon mal ein Signal geben, ob in welche Richtung das dann gehen könnte, dann kann man da nochmal gucken. Ja, okay, aber grundsätzlich reicht das. Okay, dann vertagen wir das auf die übernächste Sitzung und werden dich dann natürlich auch dann nochmal entsprechend einladen, Vincent. Ja, soll ich jetzt zu dem anderen Antrag für Bonn, soll ich dazu auch noch was sagen? Weil ich müsste nämlich sonst gleich wieder raus. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist ja in dem Sinne kein Antrag. Deswegen würde ich mal offiziell einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung machen, liebe KollegInnen. Wir haben vom Vincent noch was unter Sonstiges und da der zurück in seine Arbeitssitzung muss, hat jemand was dagegen, wenn wir dann mit diesem Sonstigen weitermachen? Dafür. Okay, dann wäre das jetzt in Zeile 418 im Pad. Ja, Vincent, da haben wir nämlich, glaube ich, auch noch Fragen. Ich lese mal gerade vor, was du geschrieben hast. Hallo Vorstand NRW, ich versuche im Austausch mit dem Kreisvorstand Bonn noch eine Aktion für digitale Bannerwerbung auf Werbetafeln zu organisieren. Bonn stellt dafür 1.000 zur Verfügung und jetzt ist halt die Frage, ob wir da noch was zuschießen oder ob man das eben auch für andere Städte in NRW noch prüfen könnte. Erklär uns doch bitte erstmal digitale Bannerwerbung auf Werbetafeln. Das sind halt so Kästen, die irgendwo in der Gegend stehen, in Bahnhöfen oder irgendwo in der Fußgängerzone mit Bildschirmen, wo Werbung angezeigt wird. Ist klar, ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ja, soll ich noch kurz erklären, was heißt, dass wir daran arbeiten und wie das zustande gekommen ist und so? Ja, sehr gerne. Nur eine kleine Korrektur. Im Kreisvorstand Bonn gibt es nicht. Das ist ein Regionalverband Bonn-Rhein-Sieg. Ich hoffe, du hast zwar mit den richtigen Menschen gesprochen. Ja, mit Christoph und Nadja auf jeden Fall, kann ich sagen. Ich glaube, das passt schon. Ich habe das natürlich, das in dem Moment einfach verwechselt, weil ich mich noch nicht dran gewöhnt habe. Also Lukas hat im Augenblick ein Unternehmen aufgetan, beziehungsweise die sind, glaube ich, sogar auf uns zugegangen und da die entsprechend angeboten haben, ob wir da gefragt haben, ob wir da nicht noch was machen wollen. Und da hat er jetzt für ein paar Städte, hat er da was organisiert. Und genau, dann hatte ich letztens bei dem letzten Veranstaltung in Bonn mit den Leuten mal drüber gesprochen, ne, wie sieht das eigentlich bei euch aus, habt ihr noch irgendwas geplant und habt ihr eigentlich noch Geld auf dem Konto? Und dann kam es halt zustande, ob man da noch was in die Richtung digitale Banner machen will jetzt, weil Lukas das jetzt aufgetan hatte. Genau, und deswegen habe ich jetzt, und dann habe ich mit denen darüber gesprochen. Und jetzt dachte ich, ich frage euch mal einmal, ob ihr das auch nochmal, wenn ich auch bezuschussen wollt noch, und ob ihr nicht auch Interesse habt, dass man das vielleicht auch nochmal in anderen Städten in NRW guckt, ob man da noch was organisiert bekommt. Und ja, und grundsätzlich, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, im Bund ist auch noch Budget da. Auch der Bund würde sich entsprechend an da eine Aktion nochmal mit bisschen Geld beteiligen. Wie viel hängt denn jetzt davon ab, in wie vielen Städten man da noch was machen will und so. Aber wir würden dann entsprechend einfach, wenn ihr sagt, ihr habt da eine Summe X für verfügbar, dann würden wir halt gucken, was kriegen wir für Angebote und wie viel können wir da noch mit draufschmeißen. Okay, gibt's Fragen? Gut, dann, mir macht ja Sorge nicht unbedingt das Geld, sondern mir macht Sorge, welche Menschen kümmern sich dann darum, denn das ist natürlich jetzt, das muss ja alles ruckmäßig gehen. Du sagtest, der Christoph hätte auch schon andere von anderen Städten Angebote. Ist er denn schon auf andere Kreisverbände oder sowas zugegangen? Nee, der Christoph hatte damit nichts zu tun. Also das hat über Lukas, der in den Bundes-1V war das gekommen und der hatte für einige Städte da, wo weiß ich jetzt nicht, was organisiert. Ich glaube, das war halt irgendwie in Bayern. Und grundsätzlich arbeiten da der Lukas und der Norman Chapman aus Oldenburg arbeiten da dran, praktisch diese Sachen umzusetzen. Das heißt, Entschuldigung, sorry. Ja, nur eine kurze Rückfrage, sorry. Das heißt, was die Gestaltung angeht, also das Bild an sich, die Message an sich, das ist quasi schon fertig. Fragezeichen? War an mich gerade eine Frage? Sorry, ich habe es gerade nicht gehört. Ja, weil du sagst, da sind schon Sachen in Arbeit. Das heißt, die Gestaltung des Bildes, der Message an sich, das ist auch schon soweit fertig und wird in Bayern auch umgesetzt. Ja, das sind dann die üblichen Wahlplakate, die wir haben. Ich glaube, es gibt ein bisschen angepasste, dass die wieder von der Größe noch mal ein bisschen dran angepasst werden. Aber an sich sind das die üblichen Wahlplakate. Ihr könntet ja zum Beispiel auch die ihr habt, wenn ihr da irgendwie die Vorlagen hergibt, kann man natürlich auch gucken, ob man die irgendwie da auch unterkriegt. Aber ja, grundsätzlich sind das halt die bekannten EU-Motive entsprechend angepasst. Okay, was sind die Kosten ungefähr? Weil ich habe keine Vorstellung, weil das ist ja im Prinzip wie ein Plakatwerbeplatz. Ne? Den du halt anmietest. Was darf ich mir vorstellen, was sowas kostet? Pro Tag, pro Standort, pro Woche? Wie wird das berechnet? Das kann ich jetzt tatsächlich leider nicht beantworten, aber grundsätzlich läuft das so, dass man sozusagen der Firma sagt, in welchen Bereichen möchte man werben und wie viel Budget möchte man dafür einplanen und dann kriegt man ein entsprechendes Angebot dazu. Ja, also wenn die Piraten Bonn-Rhein-Sieg da was machen möchten und finanzielle Unterstützung haben möchten, dann müssten sie uns einen Antrag stellen. Es wäre halt gut, auch wenn man jetzt sagt, wir wollen es noch verbreiten auf andere Kreisverbände, wenn man dann wüsste, A, wie das aussieht, B, an wen man sich da wenden kann, denn sowas kostet ja auch alles Zeit und vom Montag wird man jetzt wahrscheinlich zu gar nichts kommen, dann hat man ja nur noch ein paar Tage. Also wenn wir uns an den Lukas wenden, bekommen wir dann da irgendwie Instruktionen, irgendwelche Beschreibungen, wie man da vorgeht? Also ich könnte dich oder irgendeine beliebige andere Person einfach in die entsprechende Telegram-Gruppe mit reinwerfen, wo das für Bonn bisher besprochen wurde und da kann man ja immer entsprechenden Fragen noch stellen, die ich jetzt gerade nicht beantworten kann. Ich würde dich da einfach mit uns mit reinwerfen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da so die richtige Person bin. Gibt es einen Freiwilligen, Elder vielleicht? Hast du Kapazitäten? Auch sehr wenig, aber ich denke mal, das dürfte schon bei mir schon doch in der richtigen Stelle sein, weil ich glaube, da kann ich auch noch schnell von mir aus noch was reifen, was irgendwie auch vielleicht ein bisschen animiert besser aussieht oder so. Ja, okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, Vincent, du schmeißt den Elder mal in diese Gruppe mit rein, damit wir dann konkreter wissen, was es da überhaupt geht. Und wie gesagt, an die Bonner kannst du vermitteln. Wir bräuchten halt dann Finanzantrag und ich könnte mir vorstellen, dass wir da nicht abgeneigt sind. Ich finde, es ist eine coole Idee, dass wir dazu da noch was beitragen. Ja, also ich hatte meine Mail eigentlich als Finanzantrag über 1000 Euro verstanden. Vielleicht habe ich die etwas falsch formuliert da an der Stelle. Aber würde ich dann einfach entsprechend weitergeben. Wichtig ist halt, dass entsprechend kurzfristig reagiert wird, wenn ein Angebot vorliegt. Weil ist ja halt dann einfach nicht mehr viel Zeit. Da kann man nicht bis zur nächsten Sitzung warten, das zu entscheiden, sondern das muss es halt kurzfristig machen. Ja. Okay, alles klar. So, dann wäre ich jetzt raus, wenn keine Fragen mehr sind. Okay, und den Elder packst du in die Gruppe mit rein. Ja, alles klar. Dankeschön, euch noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Jo, danke. Okay, dann geht es weiter mit den Anträgen. Ich habe jetzt gerade überlegt, aber ich denke schon, dass wir zunächst mal vom Regionalverband Bonn-Rhein-Sieg irgendwie eine Rückmeldung brauchen. Das hat wenig Sinn, wenn wir jetzt hier noch einen Antrag über 1000 Euro basteln und den beschließen, oder? Ich würde jetzt da einfach erstmal kurz abwarten, bis ich jetzt in dieser Gruppe bin, auch weiß, worum es da jetzt genau geht. Weil es kann nämlich gut sein, dass nämlich, 1000 Euro schießt ja Bonn sowieso schon da rein, wenn ich das richtig verstanden habe. So wie es ausschaut, ist es wohl noch so, dass 1000 Euro auch seitens des Bundes auch noch da reingehen, die das Ganze in Bonn quasi nochmal fördern, dass sie sagen, okay, wir pushen das noch ein bisschen. Und dann gucken wir auch nochmal nach und dann weiß ich auch Bescheid, wie es dann aussieht, auch welche Städte vor allen Dingen auch noch dabei sind, inwiefern wir da noch allgemein, ich sage jetzt mal so einen NRW-weiten Antrag dann quasi dafür stellen. Und den würde ich dann später reinschieben. Ja, super, okay. Prima, dann machen wir weiter mit den Anträgen. Da haben wir als nächstes Ticket Nummer 520964, Antrag auf Überweisung von Kosten-Webhosting nach Lastrückschrift. Das ist auch vom Ingo. Ingo, sag gerne was dazu. Ja, wir haben es ja endlich geschafft, unser Konto aufzulösen. Und wir haben ja noch da die Webseite piratenpartei.köln am Laufen, wo es auch einen Antrag gab auf Übernahme der Domain durch den Landesvorstand, was aber dann Irritation quasi seitens unseres Administrator der René zur Folge hatte, weil er dachte, damit wäre auch die Übernahme der Webseite beschlossen oder quasi beantragt, aber das ist, glaube ich, nicht so. Und dadurch, dass das Konto aufgelöst hat, kam jetzt vor ein paar Tagen die Rücklassschrift von dem beantragten 15 Euro inklusive der Gebühr für die Rücklassschrift für die Webseite. Ja, das ist halt eine offene Forderung, die müsste beglichen werden. Die Lastschrift war im Anhang. Ja, es steht auch. Ja, das steht auch. Vielmehr die Zahlungserinnerung mit den Daten alle. Gibt es Fragen dazu? Gut, dann stimmen wir das eben schnell durch. Martin? Dafür. Wolf? Dafür. Elder? Dafür. Sven? Dafür. Ich bin auch dafür, Isan. Okay, dann schubsen wir das in die Schatzmeisterei. Dann kann der Martin das am Montag überweisen. Ich hoffe, das reicht dann noch. Und dann geht's nochmal grundsätzlich. Ticket Nummer 520975, Antrag Hosting Webauftritt der Piraten Köln. Ingo, du bist wieder dran. Ja, da habe ich ja zwei Module gemacht. Erstmal Übernahme der Webseite auf die NRW-Webinstanz, wenn es sowas gibt, ich denke mal ja, dass ihr dann die Webseite auf dem eigenen Server hostet, weil er hat auch der E-Mail-Adresse, Webadresse auch ja, der Webauftritt von Köln ist und wir wollen ja auch nicht ewig VKV bleiben. Vielleicht gibt es aber wieder bessere Zeiten. Und der zweite Modul ist, dass NRW den Vertrag übernimmt und die 10,66 € monatlich weiterträgt. Gibt es Fragen dazu? Ich denke mal, Modul A ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Oder gibt es die Domain.köln auch noch woanders als bei Hetzner? Nein, die ist von NetCologne gehostet. Da ist quasi der Antrag schon gestellt worden letztes Jahr, dass quasi der Vertragspartner nicht mehr Köln ist, sondern NRW. Also das ist nicht Hetzner, das ist bei NetCologne. Die gibt es auch nur bei NetCologne, die .köln-Adressen. Okay, wie lange ist die Laufzeit des bestehenden Vertrages? Das ist mir jetzt so nicht bekannt. So wie ich das im Kopf habe, müsste es vielleicht monatlich kündbar sein. Also da müsste ich nochmal nachhaken. Also die Administration macht der René Röderstein, der stellvertretende Büro-Pirat. Daran habe ich leider so nicht gedacht, an die Vertragsbedingungen zu erfragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wesentlich mehr Sinn macht, wenn sich der René mal direkt mit dem Daniel in Verbindung setzt. Denn wenn das auch gegebenenfalls dann in unser Blogsystem übernommen werden muss, kann mit einer Umleitung oder sonstigem, dann ist ja da auch der Daniel der bessere Ansprechpartner. Ja, sehe ich auch so, weil das wäre dann quasi dann Modul A quasi, kann man sagen. Dass man aber, ich werde dann den René ansprechen, dass man Daniel Kontakt aufnimmt. Scheint mir die beste Lösung zu sein. Oder gibt es auch von den Kolleginnen da noch eine andere Ansicht? Also ich habe gerade mal geguckt, die Domainkosten betragen bei Statro 1,30 pro Monat. Der Rest müsste dann schon umfangreich für irgendwie ein Servicepaket sein. Ich denke auch, dass wir das... Also, wir haben ja jetzt erstmal beschlossen, dass wir das zahlen und dann sollte man diesen Vertrag beenden zu einem nächstmöglichen Zeitpunkt und den bei einem anderen Hosting-Unternehmen neu aussetzen. Kein Problem. Wir müssen sowieso mal aufräumen, was wir tatsächlich brauchen. Okay, Ingo, würdest du dann den Antrag, so wie er da jetzt steht, erstmal zurückziehen und wir warten ab, was Daniel und René da miteinander verhackstocken und was dann die beste Lösung ist? Ja, würde ich auch sagen. Ich ziehe den Antrag hiermit zurück und wir haben ja jetzt mit der Überweisung des aktuellen Beitrags dann auch in diesem Monat Luft. Bis die Seite ist ja noch ist noch nicht gesperrt, also ist noch zugänglich. Ich kläre das dann mit René ab, dass er sich mit Daniel in Verbindung setzt. Okay, super. Und ihr habt ja auch Zugriff auf die Seite. Also sie wird ja auch nach wie vor bespielt. Ich glaube, das letzte war hier Patrick Breyer bei euch in Köln. Also ihr pflegt die Seite ja auch, ne? Ja, richtig. Also ich bin alles, was über der Haube ist, ist mein Bereich. Also was quasi Content Management System WordPress tue ich betreuen. Also der René macht nur quasi was unter der Haube ist. Gut, prima. Dann Antrag ist zurückgezogen und ihr meldet euch wieder, wenn wir dann als Vorstand dazu noch was beschließen müssen. Ja, richtig, würde ich auch sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich melde mich auch jetzt hiermit ab. Vielen Dank. Essen wartet. Und viel Spaß noch. Ja, danke. Bis morgen, Sven. Jo, bis morgen. Gut, dann haben wir noch einen Finanzantrag, Ticket Nummer 521054, der ist vom Wolf, das ist aber auch etwas, was wir in Teilen schon zwischen den Sitzungen besprochen haben. Wolf, möchtest du ganz kurz dazu noch was sagen? Ja, das geht ja eigentlich nur um den allgemeinen Punkt, dass wir Geld da liegen haben. Momentan bezahlen wir halt Kontoführungsgebühren, erhalten keine Zinsen dafür. Und dann ist es ein einfaches Rechenexempel, dass wir in einer Welt mit gestiegenen Zinsen dafür auch Geld kriegen würden. Hatte bei der Stadtsparkasse angefragt, welche Konditionen die für sowas bieten. Und da lägen wir momentan bei 3,3%. Davon wären Teilbeträge jederzeit auch kündbar mit einem Vorlauf von 33 Kalendertagen. So dass ab 5.000 Euro muss man da sagen, also nicht so 100 Euro oder so, das sicher nicht. Aber wenn man Geld für Wahlkämpfe oder sonst was absehbar braucht, könnte man sich das da runterholen und würde in der Zeit dazwischen entsprechend Zinsen mitnehmen. Ich habe es ja kurz in der Begründung durchgerechnet, hatte beantragt, 200.000 wegzulegen. Wir hätten dann auf jeden Fall deutlich mehr, als wir in einem Jahr an Sachausgaben überhaupt haben, auf Seite, um damit zu arbeiten. Und wenn man rechnet, dass man das jetzt ein Jahr lang da liegen lassen kann, bis die nächsten Vorbereitungen für Wahlkämpfe und sonst was kommen, dann hätten wir alleine über die Zinsen, die wir da verdienen, schon mal das Geld für die nächsten Vernetzungstreffen, die wir uns vorgenommen hatten, wie die Marina NRW. Da werden jetzt sicherlich ein oder zwei Veranstaltungen zu organisieren sein. LPTs stehen ebenfalls an. Alles das würde man damit finanziert bekommen. Hätte trotzdem genug Geld zum Arbeiten und ja, und weniger wird das die Verzinsung ja auch nicht. Haben wir da noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir doch ab. Isan? Dafür. Ich bin auch dafür. Sven? Dafür. Elda? Dafür. Wolf? Ja, okay. Ich habe das eingebracht. Ich bin dafür. Martin? Dafür. Wunderbar, einstimmig angenommen. Gut, dann bedanke ich mich und schlage vor, dass ich mich in Kürze mit der Sparkasse in Verbindung setze und das regle, dass das, was wir als Renditekonto bezeichnen, dem Namen in Kürze auch verdient. Prima, vielen Dank. Gut, dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir zwei Mitgliedsanträge, Ticketnummer 520618 und 520619. Beide Mitglieder haben wir im Landesverband NRW aufgenommen. Herzlich willkommen. Dann hatten wir einen Finanzantrag zum CSD vom VKV Aachen, Ticketnummer 520765. Die Aachener Piraten möchten einen Infostand auf dem CSD machen. Die Standgebühr von 125 Euro haben sie beantragt und genehmigt bekommen. Und das fällt auch noch unter das Budget, was wir freigemacht haben für unsere Gliederungen und kann somit damit verrechnet werden. Und dann hatten wir noch einen Finanzantrag aus dem VKV Köln, Ticketnummer 520911. Da geht es um den Infostand morgen in Köln für den Transport von Pavillon und Merch und allem drum und dran. Muss ein kleiner Transporter angemietet werden. Dafür wurden 200 Euro beantragt und genehmigt. Das war's mit den Umlaufbeschlüssen. Dann haben wir als nächstes Aktuelles aus den Kommunen NRW. Stadt, Land, Bus. Gibt es irgendetwas Neues zu berichten? Aktivitäten in Kommunen? Gerne aus dem Sprechenraum. Ah, da habe ich den Herrn Beckmann. Hallo, Reinhard. Guten Abend allerseits. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe heute unsere Veranstaltung bei Radio Duisburg eingestellt im Veranstaltungskalender mit dem Flyer, der von euch entworfen worden ist. Dann habe ich als Link unsere Wiki-Seite da genommen, die mit den näheren Erläuterungen, die habe ich noch etwas aufpoliert, die Wiki-Seite. Und den Flyer habe ich, den Druck des Flyers habe ich in Auftrag gegeben. Den hole ich die nächsten Tage ab und werde ihn dann in Duisburg so rumbringen. Die 64 Euro mache ich in Vorkasse und schicke euch dann die Rechnung in der vorgeschriebenen Form nach Düsseldorf. Und ich gehe davon aus, dass die von Ypsilon zugeschickte Bescheinigung oder was auch immer, wie mir, dass das dann so okay ist. Unter der Voraussetzung, dass das mit der Anstattung zügig über die Bühne geht, wäre ich bereit, die 100 Euro von der Veranstaltung selber aus Duisburg vom Kaffee Museum auch noch in Vorkasse zu machen. Die 900 Euro kann ich nicht. Da bin ich mal mittlerweile so weit, dass ich den Leuten in Bielefeld die neue Rechnungsadresse geschickt habe, die korrekte. Und ich bekomme die Rechnung am Veranstaltungstag ausgehändigt. Das heißt im Klartext, es wäre günstig, wenn einer vom LV am 19.07. anwesend wäre, dann könnte die Rechnung gleich weiterleiten manuell. Und es wäre auch deshalb günstig, weil wir brauchen einen Laptop. Weil ich persönlich habe zwar einen, aber der ist ziemlich alt und störanfällig, weil der Kunde möchte seinen Vortrag auf dem Laptop dann machen. Wäre das möglich? Rückfrage, der Koch möchte einen Laptop, hat aber keinen. Ist das richtig? Grenzbar, ich habe dich nicht verstanden. Ob ich das richtig verstanden habe, dass der Koch einen Laptop haben möchte für seinen Vortrag, aber selbst keinen hat? Also nein, leihweise. Das heißt, einer kommt vom Landungsverein, einer vom LV kommt vorbei. Hat der Koch einen oder nicht? Nein, Kurt hat keinen. Okay. Und Digitalcourage bringt das eigene Equipment mit. Darf ich kurz ausreden, Reinhard? Beamer wird ja wahrscheinlich auch benötigt. Der Beamer, der die Technik stellt, Café Museum zur Verfügung. Bis auf dem Laptop, der eine ist von Digitalcourage und der andere ist dann halt von uns. Okay. Sag nochmal das Datum. 19.07. Hatte jemand das aus dem Vorstand sich schon irgendwie einen Kalender geschrieben? Okay, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also ihr braucht auf jeden Fall einen Laptop da und ja, wir müssen sowieso schauen, dass jemand aus dem Vorstand damit hinkommt, denke ich, aber es ist noch so lange hin, dazwischen ist noch eine Wahl und überhaupt. Ja, nein, aber trotzdem, danke für die Info, Reinhard. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Du sagtest, du hättest nochmal die Wiki-Seite aktualisiert. Als ich das letzte Mal da drauf geguckt habe, da waren dann noch einige Rechtschreibfehler drin, aber du hast genau den Text genommen, der auch im Flyer ist. Auch das Wort Zwangsdigitalisierung, was falsch ist, weil Digitalcourage von Digitalzwang oder Digitalisierungszwang spricht. Wärst du böse, wenn ich da nochmal lektorierend über eure Wiki-Seite drüber gehe, wenn die jetzt auch eben prominent verlinkt wird vom Radio? Ja, Walko, du kannst da freie Fahrt für freie Bürgerinnen. Alles klar, gut. Dann schaue ich mir das morgen nochmal an. Ich habe noch eine kurze Frage zum Veranstaltungstermin. Ich habe gerade in den Kalender geguckt. Das wollt ihr an einem Freitag machen, ist das richtig? Ja. Ist die Veranstaltung an einem Freitag? Ja, die ist Freitag. Und soll wann starten? 17.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr. Okay, sorry, dann bin ich schon mal raus. Ich bin arbeiten, keine Chance. Noch eine Info bezüglich der Zahlung dieser Veranstaltung von Digital Courage. Die können gerne ein PDF der Rechnung an vorstand@piratenpartei-nrw.de schicken. Wir haben ja die Beschlüsse gefasst. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg. Das muss also nicht unbedingt per fliegendem Reiter zur Veranstaltung mitgebracht werden. Die können die Abrechnung auch per E-Mail schicken. Ist okay. Und ich habe das so verstanden, dass Sie mir eine Papierrechnung geben. Ich bin auch bereit, die Papierrechnung selber auf den Scanner zu legen, um mit dem entsprechenden Beschlussnummer nach Düsseldorf zu schicken. Nur ich kann die 900 Euro nicht vorstrecken. Ich kann Kaffeemuseum vorstrecken, die 100 Euro habe ich und dann ist Ende. Die Flyer strecke ich vor und Kaffeemuseum strecke ich vor. Das kann ich machen. Ja. Aber die 900 Euro kann ich nicht. Ja, ist verständlich. Aber vielleicht kannst du die nochmal fragen, ob sie uns die nicht sowieso per E-Mail schicken können. Denn wenn wir die in die Hand gedrückt kriegen, müssen wir die sowieso digitalisieren und einscannen. Gut, ich rufe da morgen nochmal an. Kein Problem. Danke. Außerdem werden die Rechnungen immer erstellt nach erbrachter Leistung, sprich nach der Veranstaltung. Können die uns das zuschicken? Wir überweisen das direkt, sind alle glücklich und zufrieden. Wir kriegen das hin, wenn ihr eine elektronische Rechnung haben wollt, sage ich denen das und dann kriegen wir das hin. Denke ich mir, wir haben ja noch ein paar Zeit, ich rufe die morgen an, dann hat sich das. Prima. Gut, nächster Top. Aktuelles zur Europawahl. Wahlkampf läuft. Haben wir ja vorhin schon gehört und verlesen. Infostände in NRW, Veranstaltungen in NRW, CSD in NRW. Was ich vorhin bei meinem Tätigkeitsbericht noch gar nicht gesagt hatte, ich war auch nochmal auf einer WKO-Sitzung und das war so sehen die letzte WKO-Sitzung. Meinen Kolleginnen hatte ich da ja auch schon Bescheid gesagt. Alles, was jetzt noch kurzfristig zum Wahlkampf zu besprechen ist, hat man in oder nach die POLGF-Sitzung auf den Dienstag verschoben. ja, ansonsten gibt es da nichts Neues. Wenn es noch Fragen gibt zur Europawahl, gerne noch in den Sprechenraum kommen. Das sehe ich jetzt nichts. Sonstiges Wichtiges haben wir schon besprochen mit dem Vincent. Da habe ich noch eine Bitte, was das Protokollpad angeht. Bitte als Überschrift nicht einfach nur die Ticketnummer, sondern auch den Betreff, der im Ticket steht. Weil wenn man mal in alten Protokollen etwas sucht, dann wenn man noch eine Ticketnummer hätte, könnte man woanders suchen. Letzte Möglichkeit ist noch irgendwann mal was in einem Protokoll zu finden. Und dann guckt man ins Inhaltsverzeichnis oben und dann sagen einem die Ticketnummer natürlich im Zweifelsfall nichts. Also da immer noch den Betreff mit eingeben, das wäre nett. Ich kann das ja gleich noch einführen. Nee, ist klar, mache ich gleich. Gut, sonst haben wir nichts weiter im Protokoll. Frage an die Kolleginnen, noch etwas Sonstiges Wichtiges? Das ist nicht der Fall. Haben wir einen NÖ-Teil heute? Nö. Puh, Feierabend. Gut, dann unsere nächste Sitzung ist in 14 Tagen. Das ist der 13. Juni. Das ist wieder ein Donnerstag und wir treffen uns wieder um 20.30 Uhr hier im NRW-Mambe. Und die heutige Sitzung beende ich um 21.51 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.